Good morning. Guten Morgen. It was beautiful worship this morning, huh? War eine schöne Anbetungszeit heute Morgen, nicht wahr? So nice to hear everyone singing. Und es ist so schön, wenn man euch singen hört. How many people have been away for the summer and now you're back? Anybody? Wie viele waren denn im Sommer jetzt weg und jetzt sind sie just wieder zurück? Raise your hands. Sandro, hebt mal kurz eure Hand. Other people. Nice to have you back. Schön, dass ihr wieder da seid. Great. Mary and I were in Scotland this last week. Mary und ich waren jetzt die Woche in Schottland. We usually go to Croatia at the end of August. Üblicherweise fahren wir nach Kroatien Ende August. But we decided to go to Scotland this year. Aber heuer haben wir uns entschlossen, nach Schottland zu fahren. Up north, somewhere south of the North Pole. Also ganz weit im Norden, ein wenig südlich vom Nordpol. And it was really, really beautiful. Na, das war schön. An interesting experience. Und wir haben dort eine interessante Erfahrung gemacht. We got off the airplane. Wir sind aus dem Flugzeug raus. We grabbed our luggage. Haben unser Gepäck geschnappt. We got to rent a car. Dann haben wir ein Auto gemietet. And we started driving north from Edinburgh. Und wir sind von Edinburgh aus nach Norden gefahren. We had traveled, I don't know, about 2 hours already. Also so 2 Stunden waren wir schon unterwegs. And Mary said, we're getting close to, we're only about an hour away from where we're staying. Und die Mary hat zu mir gesagt, nun eine Stunde haben wir noch, bis wir dorthin kommen, wo wir dann sein werden. And your phone is dying. Und das Telefon, ist, so, ja, das hat keinen Saft mehr. Maybe you should open your suitcase and get the plug, the charger. Vielleicht solltest du den Auflade, also das Aufladegerät aus dem Koffer rausnehmen. So eventually I pulled over somewhere. Also schließlich bin ich dann zur Seite gefahren. In some strange side road near a farm. In eine seltsame Seitenstraße da bei einem Bauernhof. I pull out my suitcase. Hab dort meinen Koffer rausgenommen. And I open it up on the road. Hab ihn geöffnet dort bei der Straßenseite. I look in the suitcase and I thought. Schau in den Koffer rein und denk mir. What in the world did Mary pack in here? Was hat denn die Mary um Gottes Willen da eingepackt? All this stuff. Das ganze Zeug. As I look closer. Und wie ich dann genauer schaue. I realize this is not my suitcase. Dann erkenne ich, dass das ja gar nicht mein Koffer ist. So, I had someone else's suitcase. Also ich habe den Koffer von jemand anderen gehabt. And so we went further north. Also wir sind dann weiter Richtung Norden gefahren. We tried to find out who this person was. We had the name. Und wir haben dann versucht, auch herauszufinden, wem dieser Koffer gehörte. And, wir hatten den Namen. But we couldn't find them. Konnten die Person aber nicht finden. So we decided to stay overnight and then eat breakfast and then drive back to the airport. Also haben wir uns entschlossen, dort zu übernachten, frühstücken und danach wieder zurück zum Flughafen. And I asked Mary, I said, when we got the luggage, did the Holy Spirit say anything to you? Und ich habe dann zu Mary gesagt, du, wie wir das Gepäck genommen haben, hat ja nicht der Heilige Geist irgendwie zu dir gesprochen? Like, look inside. So wie, na, schau doch einmal hinein or vielleicht. Double check or anything. Oder überprüf das noch einmal oder irgendetwas. She said no. Und sie hat gesagt nein. I said yeah, neither with me. It was like nothing. Und ich habe auch zu ihr gesagt, na, bei mir war auch nichts war and da. Usually when I make a mistake and you look back, you can remember, yeah, okay. Yeah, the Holy Spirit was saying, don't do that, and I did it anyway. Und üblicherweise, wenn ich einen Fehler mache, ja, dann kann ich da zurückschauen und dann weiß ich, ah, da war es, da hat der Heilige Geist gesagt, mach das nicht, und dann mache ich es trotzdem. That was the Holy Spirit. Das war der Heilige Geist. Okay, I thought it wasn't, but it actually was. Okay. Ich habe mir gedacht, das war es nicht, aber er war es dann but genau in this genommen. Case, there was nothing. Aber in diesem Fall war eigentlich nichts da. So, We drove back the next morning all the way back to Edinburgh almost 3 hours. Sind wir wieder am darauffolgenden Tag zurückgefahren nach Edinburgh und haben dort circa 3 Stunden Fahrzeit gehabt. We walked into the airport. Sind dort zum Flughafen gegangen. As soon as we walk in, a guy approaches me. Und in dem Moment, wie wir dorthin kommen, kommt ein Mann auf mich zu. And he has my suitcase. Und er hat meinen Koffer gehabt. We had bought these suitcases in the same store in America. Wir haben im gleichen Laden diese Koffer in Amerika gekauft They gehabt. Are absolutely identical. Also sie sind komplett identisch diese Koffer. And he didn't recognize that it wasn't his until he opened it. Und er hat auch nicht bemerkt, dass es gar nicht seiner war, erst bis er den Koffer auch öffnete. And he thought blow dryer. Und wir haben gedacht, was ein pull up bar. Also für all these crazy things for pull-ups. Alle diese komischen, verrückten Sachen waren da drinnen. Anyway, we spent about 15 minutes right there. Also, wir haben dann dort circa 15 Minuten miteinander verbracht. And we heard his story. Und haben ihre Geschichte gehört. He had moved to Texas. Er ist nach Texas gezogen. Was a successful businessman. Ein erfolgreicher Geschäftsmann dort. And then became very sick. Und dann wurde er sehr krank. And lost everything. Und hat alles verloren. He lost his house and everything. Sein Haus, alles. And so we prayed for him right there. Und dann haben wir dort genau für ihn gebetet. And it was such a holy moment. Und das war solch ein heiliger Moment. And Mary, we laid our hands on him. Wir haben unsere Hände auf ihn gelegt. Mary prayed, I prayed. Die Mary hat gebetet, ich habe gebetet. And then the father said he was also sick. He had some pain in his leg. Und sein Vater sagte dann, ich bin auch krank, ich habe Schmerzen im Bein. So Mary prayed for him. Dann hat die Mary auch für ihn gebetet. And then he said to Mary, and then Mary he shook Mary's hands. Und dann hat der Mary noch die Hand geschüttelt. And then he said to Mary, und hat zu ihr gesagt, your hands are so hot. Deine Hände, die sind so warm. So heiß. And we just believe that the Holy Spirit was really doing something. Also wir haben geglaubt, dass der Heilige Geist wirklich dort etwas gemacht hat. We had an amazing day in Edinburgh. Wir hatten dann einen ganz erstaunlichen Tag in Edinburgh. Which was not in the plan. Und das war nicht so geplant. And so the whole thing was arranged by the Lord. Also die ganze Sache war eigentlich von Gott arrangiert worden. And so we can pray for him. Also wir können für ihn beten. Alan. Sein Name ist Alan. And we also prayed for the lady where we stayed. Wir haben dann auch für die Dame gebetet, wo wir gewohnt haben. And we prayed for the lady in the next place we stayed. Und auch für die Dame im darauffolgenden Platz, wo wir waren. She was covered with psoriasis. A skin disease. Also sie hatte eine Hautkrankheit, war bedeckt davon. And when we said goodbye, we said, before I said we have kind of a tradition when we leave a place. Und ich habe dann zu ihr gesagt, bevor wir weggegangen sind, wir haben so eine Art Tradition, bevor wir einen Platz wieder verlassen. We always like to pray for the person with whom we stayed. Wir möchten dann immer für diese Person beten, mit der wir da gewohnt haben oder bei der wir gewohnt haben. Und wir wussten auch, dass sie Arthritis hatte. Aber diese Hautkrankheit erkannten wir nicht, außer erst als sie dann ihre Arme so ausbreitete. Also haben wir dann auch für sie gebetet. Es war solch eine Freude. The Lord said, as you are going in the world, der Herr sagt ja, im Hinausgehen, also während ihr hinausgeht in die Welt, make disciples. Macht ihr Jünger. So wherever we go, das heißt, wo immer wir auch hingehen, whether it's on vacation or a business trip, ob wir auf Urlaub sind oder eine Geschäftsreise haben, make disciples of all nations. Macht die Leute zu Jüngern in allen Nationen. Well, I was really blessed by Rob's message last week. Nun, ich wurde wirklich gesegnet durch die Botschaft von Rob letzte Woche. And it was so awesome watching from northern Scotland. Und das war so erstaunlich, da vom Norden Schottlands zuzusehen. And it was just like you're in your little apartment way up somewhere and you're just right in the service. Also du sitzt da irgendwo in einer kleinen Wohnung ganz weit weg und du bist aber mittendrin im Gottesdienst. So it was really a blessing. Es war wirklich ein Segen. So I want to continue with the same theme. Ich möchte also mit demselben Thema fortfahren. And let's just do a little review. Let's take the first slide. Just einmal eine kurze Wiederholung noch. Inside of us, in our human nature, also in uns drinnen, in unserer menschlichen Natur, we have two very, very powerful needs. Da haben wir zwei ganz, ganz große Nöte, that God put there. Die Gott da angelegt hat. God put them there. They're very important. Gott hat sie da hineingelegt. Die sind ganz wichtig. To our survival. Und zwar ganz wichtig für unser Überleben. Significance and security. Bedeutung und Sicherheit. And those are good things. Und das sind gute Dinge. There's nothing wrong with those. Those are God-given. Also da ist nichts falsch dran. Das sind von Gott gegebene Eigenschaften. Two disciples wanted to be great and sit at the Lord's right and left hand. Zwei der Jünger wollten ja zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen und groß sein. In the kingdom. Im Königreich. And Jesus didn't rebuke them. Und Jesus hat sie nicht zurückgewiesen. He just said, if you want to be that significant, er hat gesagt, wenn ihr so bedeutend sein wollt, then you have to be willing to drink the cup. Dann müsst ihr bereit sein, den Kelch zu and trinken. And that's the cup of selflessness. Und das ist dieser Kelch der Selbstlosigkeit. And this is where our significance in God's eyes comes from. Und daher kommt unsere Bedeutung vor Gott, in Gottes Augen. Through selflessness. Durch die Selbstlosigkeit. The opposite is selfishness. Weil das Gegenteil davon ist die Selbstsucht. We have two propensities that live inside of us. Wir haben zwei bestimmte Neigungen, die in uns leben. In Galatians 5:16. Galater 5:16. The flesh and the spirit. das Fleisch und den Geist. The human nature. Die menschliche Natur. A downward propensity. Eine Neigung, die uns nach unten zieht. To do it my way, es auf meine Art zu machen, in my strength, in meiner Stärke, for myself. Und für mich selbst. And we have an upward propensity, und dann haben wir eine Neigung, die nach oben zieht, to do it God's way, es auf Gottes Weise by zu God's machen, grace, durch Gottes Gnade, for God's glory. Und zu seiner Herrlichkeit. And that's the Holy Spirit that's inside of us, und das ist der Heilige Geist, der in uns drinnen that ist, cries, Abba, Father. Der da ausruft, Abba, Vater. Now I can spend my whole Christian life doing it my way, in my strength for myself. Also ich kann mein ganzes christliches Leben so leben, dass ich sage, auf meine Weise, in meiner Stärke und für mich selbst. Because the upward propensity, weil diese Neigung, die uns nach oben drängt, comes from God. Die kommt von Gott. It's not from us. Die kommt nicht von uns. It's not just an automatic thing. Und das ist auch keine automatische Sache. It's grace that God gives to the humble. Das ist die Gnade, die Gott dem Demütigen gibt. And when we humble ourselves, und wenn wir uns demütigen, we sense this upward propensity. Dann erfüllen wir diese Neigung, die uns it's nach oben a lifting. Zieht. God lifts us. Das ist ein Erheben, das macht Gott. But it only happens when we humble ourselves. Aber das geschieht nur, wenn wir uns selbst demütigen. When we are proud, God resists us. Wenn wir stolz sind, dann widerstrebt uns and Gott. He gives us over to the downward propensity. Und gibt uns dann der Neigung des Hinabsteigens hin. So humility is all important here. Also die Demut ist da ganz wichtig hier. Let's go to the next slide. The issue is life and death. Also worum es geht ist Leben und Tod. It's not bad and good. Es geht nicht um schlecht und gut. We know what bad is. Wir wissen, wie schlecht ist und but good is not always life. Aber gut bedeutet nicht immer Leben. Because why you do good can be really bad. Weil während du etwas Gutes tust, kann das etwas sehr Schlechtes sein. It was the good people of the day that crucified Jesus, not the bad people. Es waren die sogenannten guten Menschen damals, die Jesus Christus gekreuzigt haben, nicht Jesus die Schlechten. Was the friend of prostitutes and sinners. Jesus war ja Freund der Prostituierten they und der Sünder. Him. They gravitated to him. Sie liebten ihn, die waren angezogen it was von ihm. The so-called good people of the day, die sogenannten guten Menschen der damaligen Zeit waren who es. Had a bad reason to be good. Die einen schlechten Grund dafür hatten, gut zu sein. They had a very selfish reason to be good. Die hatten ein sehr selbstsüchtiges Motiv, einen sehr selbstsüchtigen Grund, because they lived gut zu for sein. The praises of men, not the praises of God. Weil sie für den Lob und für die Anerkennung bei den Menschen lebten und nicht so bei Gott. It was all death. Also war das eigentlich alles Tod. This is Genesis chapter 2. Das ist 1. Mose 2. If you eat at the tree of the knowledge of good and bad, wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, on that day you will die. An diesem Tag wirst du sterben. But there's another tree that we eat of. Aber da gibt's einen anderen Baum, von dem wir essen. And it's the cross. Und das ist das Kreuz. 1 Corinthians 2:2. 1. Korinther 2:2. I know nothing among you. Nichts anderes will ich unter euch kennen. Paul said, sagt der Paulus. Except Jesus Christ. Außer Jesus Christus, and him crucified. Den gekreuzigten. This is the only tree I want to know. Das ist der einzige Baum, den ich kennen will. This is the tree of life. Das ist dieser Baum des Lebens. And we partake of the tree of life. Und wir haben Anteil an diesem Baum des by Lebens. By humbling ourselves before God. Indem wir uns vor Gott demütigen. Receiving his mercy. Wir empfangen seine Barmherzigkeit. We partake of his life through his promises. Und wir haben Anteil an seinem Leben durch die Verheißungen. 2 Peter 1:4. 2. Petrus 1:4. That through God's magnificent, marvelous promises. Durch Gottes unglaubliche, großartige Verheißungen. We become partakers of the divine nature. Erlangen wir einen Anteil an dieser göttlichen Natur. We become partakers of an upward propensity. Wir werden Teilhaber an dieser Neigung, die uns nach oben hin drängt. And we escape the corruption of this world through lust. Und wir entfliehen dieser Korruption, die in der Welt herrscht, durch die Lust. Which means we escape the downward propensity. Was also bedeutet, wir entkommen dieser Neigung, die uns dann nach unten ziehen mag. That ends up in corruption. Und das endet schließlich in Korruption. So the issue is life and death. Also da, worum es geht, ist Leben und Tod. Now, next verse. This is Isaiah 57:15. Das ist Jesaja 57:15. This is a great promise. Und das ist eine großartige Verheißung. And it's only by humbling ourselves and receiving the promises of God. Und es geschieht nur dadurch, dass wir uns demütigen und die Verheißungen Gottes empfangen. Can we begin to sense this upward draft? Nur dadurch können wir dieses hinaufdrängen oder hinauftreiben erfahren. a draft, like a draft of wind that lifts a kite. Das ist wie ein Zug, Luftzug, right? Yeah. Der uns da hinaufdrängt oder zieht. You begin to sense it. Das spüren wir dann. And God lifts us. Und Gott, der erhöht uns. Isaiah 40:31. Jesaja 40, He lifts 31. Us like eagles. Wie bei einem Adler geschieht das, heißt es dann. And we feel this lifting from God. Und wir spüren das, wie wir da emporgehoben werden. Here's a great promise. Nun, da haben wir eine ganz großartige For Verheißung. Thus says the high and exalted one who lives forever. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Whose name is holy. Und dessen Name der Heilige ist. I dwell on a high and a holy place. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Let's think of that for a moment. Denken wir mal kurz über das God nach. Dwells in a high and a holy place. Gott wohnt in der Höhe und im Heiligtum. Jesus ascended to his father. Jesus stieg auf zu seinem Vater. He said to Mary, "Don't touch me." Er hat zu Maria gesagt, berühr mich nicht. I've not yet ascended to my father. Ich bin noch nicht aufgestiegen zu meinem Vater. And then in Acts 1, the disciples watched him ascend to his father. Und in Apostelgeschichte 1 heißt es, die Jünger schauten nach, wie er aufstieg in zu seinem Hebrews Vater. 1:2, und in Hebräer 1:2, Jesus is now seated at the right hand of his father. Jesus sitzt nun zu Rechten seines Vaters. So Colossians chapter 3, also Kolosser 3, verse 1, Vers 1, says to set your affections on the things above. Da heißt es, richtet eure Anliegen auf das aus, was oben ist. Where Christ is. Wo Christus ist. Now look at the next part of the verse. God also dwells with the contrite and the lowly of spirit. Und Gott ist auch bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Isn't that awesome? Ist das nicht erstaunlich? God dwells in a holy place on high. Also Gott wohnt da oben in einem Heiligtum. But he also dwells somewhere else. Aber er wohnt auch noch woanders. He dwells with the contrite and humble of heart. Er wohnt auch bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. In order to revive the spirit of the lowly or the spirit of the humble. Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. And to revive the heart of the contrite. Und das Herz des Zerschlagenen zu beleben. Yeah, that word contrite is to be crushed. Also dieses Wort contrite, das heißt zerschlagen, zerschmettert. Right? Ja, so God dwells. He dwells. Gott wohnt da. His presence is there. Seine Gegenwart ist da. He is present where there is a crushed and humble heart. Er ist dort, wo ein zerschlagenes und gebeugtes Herz ist. And the Amplified reads, thoroughly penitent, bruised with the sorrow for sin. Also in der erweiterten Übersetzung, da heißt es repentant. Ja, also thoroughly repentant. Also ständig bereuend, ja, oder tief bereuend. And bruised with sorrow for sin. Und um der Sünde willen mit Sorge geplagt oder zerschmettert oder And that comes gebrochen. Because we all have this downward propensity. Und das alles kommt, weil wir diese Neigung haben, die uns nach unten zieht. But this is God's plan. Aber so ist der Plan Gottes. 2 Corinthians 4:7. 2. Korinther 4:7. We have a treasure. Wir haben einen Schatz. In our human body. In unserem menschlichen Leib. It's called an earthen vessel or jars of clay. Es heißt ein menschliches, ein irdisches Gefäß. We have a treasure inside of us. Und da haben wir einen Schatz drin. And it's the Holy Spirit. Und das ist der Heilige Geist. It's an upward propensity. It's a treasure. Das ist eine Neigung, die uns nach oben drängt. Das ist ein Schatz. And it says, and God did that. Und da heißt es, Gott machte das so. The power would be his to live the Christian life, not ours. So dass die Kraft für das christliche Leben von ihm kommt und nicht von uns. But how many times do we try to live the Christian life? Aber wie oft versuchen wir es doch, unser christliches Leben our way, auf unsere Weise zu leben, in our strength, in unserer Kraft, for ourselves, und für uns selbst, or our way, oder auf unsere Weise, by God's grace, durch die Gnade Gottes, for God's glory. Aber für Gottes Herrlichkeit. That doesn't work. Aber das funktioniert auch nicht. Or God's way, oder auf Gottes Weise, in my strength, in meiner Kraft, for God's glory, zur Herrlichkeit Gottes, oder God's way, auf Gottes by Weise, God's grace, durch die Gnade Gottes, for my glory, aber um meinetwillen. It doesn't work. Das funktioniert It's nicht. Be God's way, das muss so sein, dass es um Gott geht, also auf God's Gottes grace, Weise, durch Gottes Gnade for God's glory. Und für die Herrlichkeit Gottes. And there's a lifting there. Und dann geschieht dieses Emporgehobensein. Und darin wohnt Gott. The presence of God. Die Gegenwart Gottes is our life. Ist unser Leben. Moses said, if your presence doesn't go with me. Und Mose hat das gesagt. Er hat gesagt, wenn deine Gegenwart nicht mit uns zieht. In Genesis 33:15. In 1. Mose 33:15. If it doesn't go with me, I don't want to go. Also wenn du nicht bei uns bist, dann will ich gar nicht gehen. Now look at the next verse. Schau dich den darauf folgenden Vers jetzt an. Galatians 5:22. Galater 5:22. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes aber. Or the fruit of God's presence. Oder man könnte auch sagen die Frucht der Gegenwart Gottes. Or the evidence of God's presence. Oder der Beweis der Gegenwart Gottes. Is love. Ist die Liebe. Joy. Freude. And peace. Friede. These three first. Zunächst einmal diese drei. Then long suffering, kindness, goodness. Langmut, Freundlichkeit, Güte. The first three. Diese ersten drei. Are inward. Sind die, die in uns drinnen sind. Die sind nach innen gerichtet. Are people word. Die anderen sind nach außen zu den Menschen gerichtet. The last three are upward. Und die letzten drei nach oben hin gerichtet. But these first three. Aber die ersten drei. Are inward. Die sind in uns nach innen gerichtet. This is the evidence of God's presence in our life. Und das ist der Beweis für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. God does all kinds of manifestations and miracles and all that kind of stuff. Gott bewirkt ja alle möglichen Sachen, alle möglichen Wunder. And we're believing for miracles of every kind. Und wir glauben ihm ja auch für alle möglichen Wunder. But the evidence of his presence in my life. Aber der Beweis für seine Gegenwart in meinem Leben. Is not the fact that I can do a miracle. Ist es nicht, dass ich ein Wunder vollbringen kann? Because Judas did miracles too. Weil auch ein Judas hat Wunder vollbracht. And Jesus said, "Don't rejoice that you have power over demons." Und Jesus hat gesagt, erfreut euch nicht daran, dass ihr Kraft habt, über Dämonen zu herrschen. In Luke chapter 10. In Lukas 10. He said, "Rejoice in this." Sondern erfreut euch an Folgendem. That your name is written in heaven. Dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Love, Liebe, is the evidence of His presence. Ist der Beweis seiner Gegenwart. Joy is the evidence of His presence. Freude ist der Beweis seiner Gegenwart. And peace und auch Friede is the evidence of his presence. Ist der Beweis seiner Gegenwart. Tim Keller is one of my favorite preachers. Der Tim Keller ist einer meiner liebsten Prediger. He's a Presbyterian preacher in New York City. Er predigt in New York bei den Presbyterianern. He's got to be the smartest guy I've probably ever heard. Ich glaube, er ist einer der allerklügsten Menschen, die ich jemals gehört habe. I don't agree with everything he says, but I agree with I just like the way he thinks. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er predigt, aber ich mag es einfach, wie er denkt. And he said that there is a counterfeit love, joy and peace, a counterfeit. Er hat gesagt, da gibt's eine Fälschung zu diesen drei Begriffen, zu Liebe, zur Freude und zum Frieden. It's not God's love or God's joy and God's peace. Das ist jetzt nicht die Liebe und die Freude und der Friede von Gott. How do we know if the love that we feel, the joy that we feel and the peace that we feel is really God's? Wie wissen wir denn, dass diese Liebe, die Freude und der Friede, den wir erlangen oder fühlen, von Gott sind? Because we know we've passed from death to life. Weil wir wissen, wir sind vom Tod zum Leben gelangt. 1 John 3:14. 1. Johannes 3:14. If we love the brethren. Wenn wir die Geschwister lieben. We know that it's God's love. Dann wir wissen, dass es Gottes Liebe ist. If it's full of forgiveness. Und zwar dann, wenn sie voller Vergebung ist. God's love is full of forgiveness. Die Liebe Gottes ist voller Vergebung. God's love is received freely. Die Liebe Gottes wird frei empfangen. And God's love is given freely. Und sie wird auch wieder frei ausgegeben. There is a codependent type of love. Da gibt's eine Art Liebe, die so gegenseitige Abhängigkeit ausdrückt. And it's not God's love. Und das ist nicht die Liebe von Gott. It's a counterfeit. Das ist eine Fälschung. We like each other because wir mögen uns. I profit from your love and you profit from mine. Weil du profitierst von meiner Liebe und ich profitiere von deiner Liebe. Now look at this next verse. Nun schaut euch den nächsten Vers an. 1 Corinthians 3:1. 1. Korinther 3:1. Paul writes to the Corinthians. Paulus schreibt zu den Korinthern. And I brethren, I could not speak to you as spiritual men. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. But as men of flesh. Sondern als zu Fleischlichen. That means people who live in the downward propensity. Das heißt, das sind Menschen, die in dieser Neigung, die nach unten zieht, leben. As to infants in Christ. Als zu Unmündigen in Christus. I could not speak to you as people who were living in the upward propensity. Ich konnte also nicht zu euch sprechen als Menschen, die nach oben schauen, nach oben gehen. People who had humbled themselves before God and were experiencing His love, His joy and His peace. Also Menschen, die sich vor Gott gedemütigt haben und die dann seine Liebe, seinen Frieden, seine Freude empfangen und erleben. Is there another verse? 1 Corinthians? Yeah, verse 3. For you are still fleshly. Weil ihr seid noch fleischlich. Right, you're still living in the downward propensity. Das heißt, ihr lebt noch in diesem Drang nach unten. Which means you're still living to get your significance and your security. Und das heißt, ihr lebt noch immer und ihr versucht noch immer, eure Bedeutung und eure Sicherheit für euch selbst You've zu erlangen. Come to the church. Ihr kommt in die Gemeinde. You were not happy in the world. Ihr seid nicht froh draußen da in der Welt. You heard about Christ. Ihr habt etwas gehört von you Christus. Received Christ. Ihr habt Christus angenommen. You met a wonderful community of people. Ihr habt eine wunderbare Gemeinschaft von Menschen da getroffen. And suddenly you saw an opportunity. Aber plötzlich erblickt ihr deine Gelegenheit, where you could get significance and security, wo ihr Bedeutsamkeit erlangen könnt und Sicherheit. Much easier than in the world. Und zwar auf viel leichtere Weise als in der Welt. But the problem is, it's still your way, aber das Problem dabei ist, das geschieht noch immer auf eure Art und in Weise, your strength, in eurer Stärke and for yourself. Und für euch selbst. You are still fleshly. Ihr seid noch immer fleischlich gesinnt. You're still trying to get your significance and security your way. Ihr versucht noch immer, eure Bedeutsamkeit und eure Sicherheit auf eure Art und Weise zu erlangen. You've brought your worldly habits into your Christian life. Und ihr habt eure weltlichen Gewohnheiten hineingebracht in euer christliches Leben. For since there is jealousy and strife among you. Denn der Neid und Streit unter euch ist. Are you not fleshly? Seid ihr dann nicht fleischlich? Are you not just human? Wandelt ihr dann nicht bloß nach Menschenweise? And you are you not walking like mere men? So wandelt ihr dann nicht bloß nach Menschenweise? There's nothing supernatural about you. Da ist dann überhaupt nichts Übernatürliches bei euch. I mean, you're nice people. Ich meine, das heißt, ihr seid ganz nette Menschen. You're just merely human. Aber ihr seid bloß menschlich. It's just a community of human beings. Es ist einfach eine Gemeinschaft von Menschen. But it's not the temple of the living God. Aber es ist nicht der Tempel des lebendigen Gottes. Because you're walking as normal human beings. Weil ihr da nach Menschenweise wandelt. Who are looking for their significance and security their way. Und Menschen, die Ausblick halten nach ihrer Bedeutung auf ihre Art und Weise their zu strength und in ihrer Stärke zu erlangen. For themselves. Und für sich selbst. Look at the next verse. Schau euch den nächsten Vers an. When one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not mere men? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr da nicht menschlich? What was that all about? Worum geht's denn da? About significance. Da geht's um Bedeutung. I am now significant. Jetzt bin ich bedeutend. I know the Apostle Paul. I've met him. Ich kenne den Apostel Paulus. Ich habe ihn getroffen. So what? Nun? I know Apollos. Ich kenne den Apollos. I know Peter. Ich kenne den Petrus. Who is Paul and who's Apollos? Wer ist nicht unter Paulus und wer ist der Apollos? Peter was the original. Petrus, der ist das Original. And I know Peter. Und ich kenne den Petrus. Oh, I know John. Na, ich kenne den Johannes. Well, Peter's older than John. Ja, aber der Petrus, der ist älter als der Johannes. But John was the beloved. Ja, aber der Johannes war der Geliebte. And all of this was about significance. Und da geht's nur um Bedeutsamkeit, Bedeutung. Their way for themselves. Auf ihre Art und Weise. And Paul für sich says, selbst. Are you not mere men? Und der Paulus sagt dann, seid ihr dann nicht bloß menschlich? Are you not just people who have completely given themselves over to the downward propensity? Seid ihr dann nicht bloß Menschen, die sich da völlig der Neigung nach unten hingegeben haben? The heart is very deceitful. Das Herz ist schon sehr trügerisch. Significance and security are extremely powerful. Bedeutung und Sicherheit, das ist eine ganz, ganz große Kraft. If we don't find them in Christ, wenn wir die nicht in Christus finden and root them in the promises, und dort verwurzelt werden in den Verheißungen, we are hopelessly being pulled downward. Dann sind wir hoffnungslos verloren, nach unten gezogen zu werden. No chance. Da haben wir keine Chance. It's like gravity. Das ist wie die Schwerkraft. You either fly, entweder du fliegst through the principles of aerodynamics, durch diese Prinzipien der Aerodynamik, or you go down, oder du sinkst. There's no neutral ground. Da gibt's keinen neutralen Boden. You fly or you crash. Entweder du fliegst oder du landest. It's the same thing with us. Das ist dasselbe bei and uns. God did it like that, und Gott hat es so gemacht, so that we would know it's got to be His power. So dass wir erkennen können, dass es seine Kraft ist. And God dwells with those. Und Gott wohnt bei denen, who feel this downward propensity, die das erfüllen, diese Neigung nach unten, and are grieved by it, und die da betrübt sind darüber, are saddened by it, die traurig sind deshalb. That's why the Lord said in Matthew chapter 5. Deswegen hat Jesus gesagt in Matthäus 5. Blessed are those. Gesegnet sind die. Has it come? Wait a second. The first one. I'm going to read it to you. Can you read the whole thing? Blessed are the pure in spirit, the poor in spirit. Also gesegnet oder glückselig sind die Armen im Geiste. Blessed are the poor in spirit. Gesegnet sind die Armen im Geist. For theirs is the kingdom of heaven. Denn ihr ist das Reich der Himmel. Blessed are those who mourn. Und glückselig sind die Trauernden. Mourn about what? Trauern, worüber? A downward propensity. Über so eine Neigung, die sie nach unten zieht. Poor in spirit. Die armselig im Geist sind. Blessed are the meek. Glückselig sind die Sanften. Those who say not my will, but thy will. Die sagen nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. For they will inherit the earth. Weil sie werden die Erde erben. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Und glückselig sind auch die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Not just for being good. Nicht, dass sie bloß gut sein wollen, sondern gerecht sein wollen, dass sie im Leben Gottes leben können. Blessed are the pure in heart. Und glückselig sind die, die reinen Herzens sind. Or humble of heart. Oder die demütig im Herzen sind. The honest of heart. Die ehrlich sind im Herzen. For they will see God. Weil sie werden Gott erblicken. Blessed are the peacemakers. Und glückselig sind die Friedensstifter. They shall be called the sons of God. Sie werden Söhne Gottes heißen. And blessed are those who are persecuted. Und glückselig sind die, die verfolgt werden, for righteousness sake, um der Gerechtigkeit willen. For theirs is the kingdom of heaven. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Our exercise in this time on earth, unsere Übung hier auf Erden, während unserer Erdenzeit, is to experience the downward propensity, ist es, diese Neigung nach unten zu erfahren, and humble ourselves before God, und uns vor Gott zu demütigen, and through His promises, und dann durch seine Verheißungen, experience His life, sein Leben erfahren. How do I know that my love is only human? Wie weiß ich denn, dass meine Liebe bloß eine menschliche Liebe ist? How do I know my joy is only human? Und wie weiß ich es, dass meine Freude bloß menschlich ist? Or my peace. Oder mein Friede? If it's human, wenn das menschlich ist, it will always somehow end up, dann wirst du immer zu dem Schluss gelangen, in jealousy and strife. Dass da, also da ist dann immer am Ende die Eifersucht oder das Abmühen, diese God's Streitsucht. Joy never brings me there. Weil die Freude Gottes, die führt mich niemals dorthin. And God's peace never brings me there. Und der Friede Gottes führt mich auch niemals dorthin. I can be a singer, ich kann zum Beispiel als Sänger musician wirken, als Musiker. I can be an administrator or a preacher. Oder ich kann einer sein, der in der Verwaltung arbeitet oder predigt. And if I'm jealous of somebody else, aber wenn ich da eifersüchtig bin wegen eines anderen, it means I'm living in death. Dann bedeutet das, dass ich im Tod lebe. No matter how much joy I get from singing, ganz gleich, wie viel Freude ich erlange durch das Singen, if I'm jealous of someone else, wenn ich eifersüchtig bin auf jemand anderen, it's not God's joy. Dann ist das nicht die Freude Gottes. God's joy is eternal. Weil die Freude Gottes ist ewig. God's peace is eternal. Und der Friede Gottes ist ewig. God's love is eternal. Die Liebe Gottes ist ewig. God's love is freely received, freely given. Und die Liebe Gottes, sie wird frei gegeben, sie wird auch frei weitergegeben. It's full of forgiveness. Sie ist voller Vergebung. God's joy. Und die Freude Gottes is without jealousy. Da gibt's keine Eifersucht dabei. Right? It's without jealousy. Die ist ohne Eifersucht. God's peace is without strife. Und der Friede Gottes, der ist ohne Streitsucht. Now I can find a lot of joy in a lot of things we do. Ich meine, ich kann da sehr viel Freude finden in Dingen, die ich mache. Look at David Alaba. Schaut euch mal den David Alaba an. When they won the European Cup. Wie die zum Beispiel die Europameisterschaft gewonnen haben. Also the whole team was filled with joy. In der ganzen Mannschaft herrschte Freude. The whole stadium was filled with joy. Das ganze Stadion war voller Freude erfüllt. Millions of fans were filled with joy. Und Millionen von Fans waren voller Freude. But David Alaba had God's joy. Aber der David Alaba, der hatte die Freude Gottes. Because he was involved in something eternal. Weil er einen ewigen Ausblick hatte. It wasn't for his glory. Da ging es nicht um seine Herrlichkeit. It wasn't by his strength. Es geschah nicht durch seine Stärke. And it wasn't his way. Und es war auch nicht auf seine Art und Weise. God's way, er machte es auf Gottes Weise, in, God's strength, in der Stärke Gottes for God's glory. Und zur Herrlichkeit Gottes. And his joy was something that could not be taken away. Und seine Freude, die konnte ihm niemand wegnehmen. His joy could not be taken away by another player who was better. Seine Freude konnte ihm nicht weggenommen werden durch einen anderen Spieler, der vielleicht Because besser when war. My joy comes from God, Weil wenn meine Freude von Gott kommt, it is mine. Dann gehört sie mir. And it's my strength. Das ist meine Stärke. When my joy comes from something downward. Wenn meine Freude von etwas kommt, das da nach unten zieht. Well, finally. Finally they asked me to. Endlich haben sie mich jetzt gefragt. Finally. Haben sie mich einmal gefragt, ob ich nicht singen möchte. I mean, I waited so long. Man, so lange habe ich jetzt drauf gewartet. Now I'm so happy. Jetzt bin ich so froh. That won't last long. Das wird nicht lange anhalten. You'll be happy until a better singer comes along. Du wirst so lange froh sein, bis ein besserer Sänger who kommen is singing wird, next to you, der neben dir dann singt. And then your joy of the Lord. Und dann wird deine Freude des Herrn. Who are you? Wer bist denn du? Oh, let's hear you sing. Ah, na, hör mal uns mal an, wie du singst. Wow. You can really sing. Du kannst aber wirklich gut singen. I lost all my joy. Das ist meine ganze Freude weg. You're good. Du bist wirklich You're better gut. Than me. Du bist besser als ich. See, it's all natural. Seht ihr, das ist nur natürliche it's not Gesinnung. God's joy, it's not supernatural. Das ist nicht übernatürlich, nicht Because die Freude God's Gottes. Love, his joy and his peace are rooted in his promises. Weil Gottes Liebe, Freude und Friede, die sind in den Verheißungen Gottes verwurzelt. There's nothing wrong with feeling slightly threatened by a better singer. Na, da ist nichts falsch dran, wenn ich mich langsam ein bisschen bedroht fühle, sozusagen von einem besseren Sänger. They're good. Puh, der ist gut. I wonder if anyone will want to hear me. Ich frage mich, ob überhaupt mir noch jemand zuhören möchte. All things work to the good for those who love God. Aber alle Dinge wirken zum Besten für diejenigen, die Gott lieben. All things. Alle Dinge. I'm going to confess this. Das muss ich bekennen. And there's a lifting. Und dann geschieht dieses emporgehoben werden. There's joy in the midst of possible insecurity. Da ist diese Freude inmitten dieser möglichen Unsicherheit. There's peace. Da ist der There's Friede. No anxiety. Da gibt's keine Furcht. Because the promises are lifting me. Weil diese Verheißungen, die erheben mich. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt. I was at a conference once and I was speaking before the main speaker at a big meeting. Ich war mal bei einer Konferenz eingeladen als Gastsprecher und ich sprach vor dem Hauptredner. And I was sitting next to somebody. Und ich saß daneben jemand and anderem. I was sitting next to the guest speaker and someone was to my right. Und ich saß daneben dem Hauptredner und jemand, der zu Rechten von mir and saß. I was supposed to speak like 12 minutes before him. Und ich sollte so circa 12 Minuten vor ihm and sprechen. He was gonna do the main message. Und dann sollte er die Hauptbotschaft geben. But suddenly he grabbed the microphone and went before me. Aber plötzlich hat der sein Mikro genommen und ist vor mich raus. Spoke this incredible message. Und hat diese unglaubliche Botschaft hingelegt. And the person next to me said, und der Mensch neben mir hat zu mir gesagt, Now what are you gonna do? Was wirst denn du jetzt machen? You gotta follow this. Du musst ja da jetzt anschließen, oder? Like a fly in a tornado. So wie die Fliege, die im Tornado aufgefangen ist. And you know what? Holy Spirit just rose up in me. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist, der ist da in mir so hochgekommen. And I just confess something like I can do all things through Christ who strengthens me. Und ich habe dann etwas bekannt, so ähnlich wie ich kann alles tun durch Christus, and der mich stärkt. And then I was like a surfer riding a wave. Und dann war ich wie ein Surfer, der auf dieser Welle da ritt. It was so enjoyable to get up after this awesome message. Das war solch eine freudvolle Sache, nach dieser großartigen Predigt when einzusteigen. A couple thousand people are looking at you thinking, what are you going to say now? Wenn die da ein paar tausend Menschen jetzt, wenn die dich anblicken und sagen, na, was wird denn der jetzt, was wirst du jetzt sagen? Anything, but you watch what God does now. Ich werde gar nichts sagen, aber hör doch mal zu, was Gott sagen wird. And God did awesome things. Und Gott hat ganz wunderbare Dinge we getan. Don't have to be threatened. Wir müssen da nicht bedroht sein. Our joy comes from God. Unsere Freude kommt von Gott. And joy und Freude ist die Evidenz of doing or the fruit of doing something significant. Ist die Frucht dessen, dass wir wissen, etwas Bedeutsames zu tun. When I'm selfless, wenn ich selbstlos when bin, I serve, wenn ich diene, we can find God's joy. Dann kann ich die Freude Gottes erleben. When we're like Christ. Wenn wir wie Christus sind. The shepherds, when they found, when the angel sang to them. Als die Engel vor den Hirten sangen and announced that the Christ is born in Bethlehem, und ihnen ankündigten, dass Christus in Bethlehem geboren wurde, it says they left the field exceedingly joyful. Da heißt es, sie verließen das Feld, aber mit überschwänglicher Freude. Why? Warum? They were part of something significant. Weil sie Anteil hatten an etwas Bedeutsamen. And when we're part of something significant, und wenn wir Anteil haben an etwas Bedeutsamen, because it's eternal, weil es eben ewig ist. This is where our joy flows from. Da kommt dann unsere Freude her. We can have a temporal joy. Wir können eine zeitlich begrenzte Freude haben. We think people think that we're important. Weil wir vielleicht denken, andere Menschen denken von uns, dass wir wichtig sind. But we have our reward now. Aber wir haben dann unseren Lohn hier. Look at these verses. Schau dich mal diese Verse an. Did we read those already? Let's go back to Philippians. Look at these verses. Gehen wir noch zurück zum Philippa. Go back. Right. These are ministers. These are missionaries. Also das sind Missionare. Paul's talking about some. Let's go to the verse before that. Is there a verse gehen before einen that? Vers noch vor. All right, leave it right there. He's oder? Talking about people that were coming to Philippi to minister. Also da spricht er von Menschen, die nach Philippi kommen, um dort zu dienen. He says some to be sure are preaching Christ with envy and strife. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, but others with good motives. Aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Do you realize that you could even spend your whole life doing ministry? Man, ist euch klar, ihr könnt euer ganzes Leben eigentlich im Dienst verbringen. Give your life over to be a preacher. Also euer Leben hinlegen, um Prediger zu sein oder Lehrer or Sunday school teacher, oder Sonntagsschullehrerin. Whatever. Was auch immer. But you're driven by envy and strife. Aber ihr werdet gedrängt von der Eifersucht und von der Streitsucht. Because your joy is not coming from his presence. Weil eure Freude nicht von seiner Gegenwart kommt. Your joy is coming from what you're doing. Sondern von dem, was ihr tut. Next verse. Out of selfish ambition. Aus selbstsüchtigen Motiven. This is something we want to guard. Und da wollen wir wirklich achtsam sein. And this is something that can work for us. Und das ist etwas, das für uns because sein when kann. We see it, weil wenn wir das sehen, it crushes us. Dann zerbricht uns das. We think again. Wir denken uns dann was? Schon wieder? Again? Schon wieder? Am I envy? Am I jealous again? Bin ich schon wieder eifersüchtig? Schon wieder gestrebt? Ah, why? Warum? Why do I feel like this? Why? Warum fühle ich mich jetzt so? Warum? God, help me, why? Gott, hilf mir doch, warum? And God looks down and says, that person's getting crushed. Und Gott schaut da runter auf uns und sagt, ah, der wird jetzt gerade zerbrochen ein wenig. I think I'll go down and spend some time. Ich glaube, ich werde jetzt ein wenig zu ihm kommen und and mit ihm God Zeit verbringen. Dwells with those. Und Gott ist bei diesen Menschen, feel this crushing, die das erfüllen, dieses Zerbrochensein, diese Neigung nach unten. And when we see it, und wenn wir das sehen, we don't have to be destroyed by it. Dann müssen wir davon nicht zerstört werden. We just have to bring it to God honestly. Wir müssen es einfach ehrlich vor Gott hinlegen. And say, God, I'm always seem to be going down. Und sagen, Gott, es scheint so, als ob ich da immer mich nach unten orientiere. Help me. Bitte hilf mir. Help me. I want to have wings like eagles. Ich möchte so Adlersflügel haben. Look at Matthew chapter 5 and we'll close. Schauen wir uns noch Matthäus 5 an und dann wollen wir abschließen. When you give to the poor, don't sound the trumpet before you. Matthäus 6. So, also wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, as the hypocrites do, wie die Heuchler tun, so that they will be honored by men, damit sie von den Menschen geehrt werden. Truly I say, wahrlich, ich sage euch, they have their reward in full. Sie haben ihren Lohn dahin. That word, they have their reward in full, is the definition of being a worldly person. Diese Worte hier, sie haben ihren Lohn bereits, das ist die Definition eines Menschen, der weltlich gesinnt ist. Worldliness, die Weltlichkeit, means I want it now. Das heißt, jetzt will ich's. I want it now. Jetzt will ich's. I want to feel significant now. Jetzt möchte ich mich bedeutend fühlen. And I'm not going to wait on God. Ich werde nicht auf Gott warten. I'm going to do it my way. Ich werde es jetzt so machen, wie ich will. Through my strength. In meiner Kraft. For myself. Und für mich selbst. Because if I don't, who's going to do it for me? Weil wenn's ich nicht für mich mache, na wer wird's für mich machen? God says fine. Aber Gott sagt dann na gut. You know what? You might even lead people to Christ. Du mögest vielleicht sogar Menschen zu Christus führen. You might even bless children. Du mögest vielleicht auch Kinder segnen. People might even like the way you sing. Und die Menschen, denen gefällt es vielleicht sogar, wie du singst. But you have your reward now. Aber du hast deine Belohnung and hier. And he said it three times. You have your reward now. Und er sagt das dreimal, du hast deinen Lohn schon hier erhalten. You wanted your significance from people. Du möchtest Bedeutung erlangen durch die Menschen. It's fine. Das ist schon okay. Preach the gospel. Predige das Evangelium. People can get saved. Leute können errettet werden. But when you stand before me, aber wenn du dann vor mir stehen wirst, say, werde ich bloß sagen, you had your reward then. Du hattest schon damals deine Belohnungen. That's why it says, deshalb heißt es, 1. Peter chapter 1, The trial of our faith is more precious than gold. Die Bewährung unseres Glaubens, die ist kostbarer als Gott. The trial of our faith. Also diese Bewährung. By diese, what propensity am I being driven? Von welcher Neigung werde ich denn getrieben? The lower? Von der, die nach unten geht? Or the higher? Oder die, die nach oben geht? Is it my way or God's way? Geschieht es auf meine Weise oder auf is Gottes it my Weise? Strength or God's strength? Geschieht es in meiner Kraft oder in Gottes Kraft? Is it for myself or for God's glory? Geschieht es für mich selbst oder für die Herrlichkeit Gottes? And that little conflict right there, und dieser kleine Konflikt the trial of my faith. Das ist diese Herausforderung im Glauben. The exercising of my spiritual muscles. Das ist dieses Üben meiner geistlichen Muskeln. That I will spend my life, dass ich mein Leben verbringen werde, thinking through, praying through, dass ich da durchdenke diese Sachen, dass ich da bete und darin wachse. Because every level is a new adventure. Weil auf jeder Stufe ist ein neues Abenteuer. But it's exciting. Aber es ist aufregend. Because God's on our side. Weil Gott auf unserer Seite steht. And God dwells with those who are crushed and humbled. Und Gott wohnt bei denen, die zerbrochenen it's und gebeugten Herzen sind. So that's the way you feel this week. Also wenn du dich diese Woche jetzt so fühlst, if you think, I don't feel very spiritual, wenn du dir denkst, ich fühle mich nicht sehr geistlich, maybe that's good. Vielleicht ist das gut. Maybe that's exactly what God wants. Vielleicht ist es genau das, was Gott möchte. Maybe God was waiting for that. Vielleicht hat Gott darauf gewartet. I'm so glad you said that. Ich bin so froh, dass du das jetzt gesagt hast. Now, can I do it for you? Kann das jetzt ich für dich machen? But when I do it, aber wenn ich es mache, can you just promise me that you won't boast in it? Kannst du mir dann bloß versprechen, dass du dich nicht darin rühmst? Because that's just the downward again. Weil dann bist du schon wieder unten mit dieser Spirale nach unten. God does something in our life. Also Gott macht etwas in unserem Leben. He rides, he sits on us like a donkey. He goes into Jerusalem. Das ist wie bei einem Esel, wo er drauf sitzt, er reitet mit uns da hinein nach Jerusalem. The donkey is carrying the Messiah. Der Esel, er trägt den Messias. And the donkey is saying, und der Esel sagt, look at all these people. Oh, schaut euch diese ganzen who Menschen came out for me. Die sind alle wegen mir gekommen. Wow, and they're throwing all the stuff down for me. Wow, die werfen da ihre Sachen wegen mir auf den Boden. Then we're living like mere people. Dann leben wir wie bloß right? Menschen. Lord, I thank you. Herr, danke. Oh, praise you, Jesus, that I'm not like them. Danke, Jesus, dass ich nicht so bin wie die da. Thank you. Danke, Jesus. Next week we'll talk about pseudo-spirituality. Die nächste Woche werden wir über Pseudo-Geistlichkeit sprechen. Okay, Father, thank you. Vater, danke. For your awesome promises. Danke für deine wunderbaren Verheißungen. Your grace that lifts us. Und für deine Gnade, die uns hochhebt. And your joy that's our strength. Und für deine Freude, die unsere Stärke and ist. Peace that passes all understanding. Und diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. That is free from strife and jealousy. Und dass da keine Eifersucht drinnen ist, kein Abmühen. And maybe there's someone here this morning. Und vielleicht ist heute jemand hier. And you've never given your heart to God. Und du hast noch niemals zuvor dein Herz Gott he gegeben. Loves you, he knows you. Er liebt dich, er kennt he dich. Knows where you're sitting. Er weiß, wo du jetzt sitzt. He knows the problems you had this morning. Er kennt die Probleme, die du heute Morgen he hattest. Knows what you had for breakfast. Er weiß, was du zu Frühstück gehabt hast. Or you didn't have for breakfast. Oder auch nicht. He sent his son Jesus to die. Aber er sandte seinen Sohn, der für dich gestorben out of love, ist. Out of love for us. Aus Liebe wegen uns. Would you pray with me? Möchtest du mit mir jetzt beten and receive his forgiveness this morning? Und seine Vergebung empfangen and a new life in Christ? Und ein neues Leben in Christus? Pray this prayer. Dann bete folgendes Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir all the selfish things I've done in my life. All diese selbstsüchtigen Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben. Through Jesus, your son. Vergib mir durch deinen Sohn Jesus. Fill me. Und erfülle mich with your joy and your peace mit deiner Freude und deinem Frieden and your love und deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's just go before the Lord. Kommen wir nochmals vor den Herrn jetzt. After this really great message. Nach dieser wirklich großartigen Botschaft. And let's allow the Holy Spirit to shed light on areas in our life. Und lassen wir es zu, dass der Heilige Geist jetzt gewisse Gebiete in unserem Leben beleuchtet. Areas where we have been comparing ourselves to others. Also Bereiche, wo wir uns mit anderen verglichen haben. Or where we have had strife in our hearts or jealousy. Oder wo wir vielleicht Eifersucht oder Streitsucht in unserem Herzen hatten. Where we've been angry at someone and we can't forgive them. Wo wir zornig sind auf jemanden und diesen Menschen nicht vergeben können. Let's just take a minute and go before him. Also halten wir eine Minute inne und treten wir jetzt im Gedanken vor den Herrn. And remember, he loves you. Und denkt dran, er liebt euch. And there is no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. But if he brings something to your mind, aber wenn er euch jetzt etwas ins Gedächtnis ruft, then let's just confess it and receive forgiveness and go on. Dann lasst uns das jetzt bekennen und lasst uns die Vergebung empfangen und weitergehen. Thank you, Father, that we can always come into your presence without fear. Und danke, Vater, dass wir jetzt mutig in deine Gegenwart eintreten dürfen, ohne Furcht. Because you know all things. Weil du alle Dinge kennst. And yet you love us. Und du uns liebst. And that love never changes. Und diese Liebe, die ist unabänderlich. Thank you that he that confesses his sins receives mercy. Danke, dass du demjenigen, der seine Sünden bekennt, Barmherzigkeit gibst. And he that hides his sin, und der seine Sünden verbirgt, just keeps his guilt. Der seine Schuld bei sich behält. And thank you, Lord, that we can come with anything. Danke, Herr, dass wir mit allen Dingen zu dir kommen können. And we can be like an open book. Dass wir wie ein offenes Buch sein können. You never ever reject us. Du weist uns niemals zurück.